читать, молодцы. Даже если вы смотрите ТикТок или там что еще. Это уже стало редкостью, если мы увидели детей с книгой. Aber wir in der Gemeinde brauchen ein Buch. Auch wenn du es in deinem Handy versteckt hast. Так что можешь уже ее доставать. Also kannst du schon rausholen. Как дела? Wie geht es euch? Ай, какие вы красивые. Ihr seid alle so wunderschön. Скажи соседу, ты красавчик. Sag zu deinem Nachbarn, du bist einfach cool und schaust super aus. Super. Sehr schön. Halleluja. Halleluja. Моя тема сегодня называется «Славные похороны». Mein Thema heißt heute «Herrliches Begräbnis». Славные, славные, веселые похороны. Also herrliche, lustige Begräbnis. И речь пойдет о тебе, любимом. Und die Rede wird über dich, den Lieben, gehen. У нас будут славные похороны. Wir werden eine herrliche Beerdigung haben. Okay, давай прочитаем, okay. Чтобы ты не испугался. Lass uns mal lesen, damit du dich jetzt nicht erschreckst. Колоссянам 3 глава с 1 по 4 стих. Колосса 3, die Verse 1 bis 4. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. О горнем помышляйте, а не о земном. Ihr sollt über das Himmlische nachdenken und nicht über das Irdische. Ибо вы умерли. Denn ihr seid gestorben. Вы умерли. Ihr seid gestorben. Скажи, я умер. Sag, ich bin gestorben. А. Ибо вы умерли. Denn ihr seid gestorben. Ибо вы умерли. Denn ihr seid gestorben. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Und euer Leben ist verborgen in Gott. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist eins von den tiefgründigsten Texten aus der Bibel. Und ich versuche heute irgendwie mit einfachen Worten das euch zu erklären. Настолько, насколько я сам в это погрузился. So weit, wie ich selbst mich dort rein vertieft habe. Okay. Okay. Ты готов? Bist du bereit? Я услышал этот текст однажды одним утром. Ich habe diesen Text eines Morgens mal gehört. Знаешь, не акустически, но очень громко в своей голове. Weißt du, nicht so richtig akustisch, sondern sehr, sehr laut in meinem Kopf. Бог иногда так говорит с нами. Gott spricht manchmal so mit uns. Когда Он вдруг какой-то текст из Библии дает нам очень громко в наш разум. Wenn er plötzlich einen Text aus der Bibel ganz laut in unser Verstand hineingibt. Это не то, что ты вспомнил. Das ist nicht das, an was du dich erinnert hast. Вдруг оно приходит к тебе. Sondern es kommt plötzlich zu dir. Это голос Господа. Das ist die Stimme Gottes. И можно сказать, что эти стихи, они вдруг начинают звучать в твоей памяти. Man kann so sagen, dass diese Verse beginnen zu läuten in deinem Gedächtnis. То есть, если кто-то спрашивает, как Бог говорит с ним? Wenn jemand dich fragt, wie spricht Gott mit ihm? Прежде всего через Библию. In erster Linie durch die Bibel. И поэтому важно учить наизусть стихи из Библии. Deswegen ist es wichtig, auswendig zu lernen, Verse aus der Bibel. Чтобы он мог тебе ночью сказать. Damit er Möglichkeit hat, dir das auch in der Nacht zu sagen. А тебе не надо было будить своего мужа или жену и смотреть с фонариком Библию. Damit du nicht gezwungen bist, deinen Mann oder deine Frau zu wecken und zu sagen, komm, lass uns mal mit deiner Taschenlampe die Bibel gucken. Когда у тебя Библия в голове, она всегда при тебе. Wenn die Bibel in deinem Kopf ist, dann ist sie immer bei dir. Это сокровище. Das ist ein Schatz. Amen. Amen. И поэтому учи потихонечку вот так. Deswegen lerne langsam ein Vers nach dem anderen auswendig. Это настолько сильный текст, что если ты в него въедешь сегодня. Es ist so starker Text, dass wenn du heute das tatsächlich begreifst, то ты будешь Супермен. Dann wirst du zu einem Superman. Ну и Супервумен. Und zu einer Superwoman. И если мы не въезжаем в этот текст, aber wenn wir diesen Text nicht begreifen, то мы просто мен и просто Woman. Dann sind wir einfach nur Men und Women. И вместо чудес у нас будут тараканы в мозгах. Und anstatt Wunder werden wir Kakerlaken in unserem Verstand haben. Когда мы понимаем Слово Божие, оно входит в нас. Wenn wir das Wort Gottes begreifen, dann nimmt das Wohnung in uns, also es wohnt in uns. Мы входим в сверхъестественное. Dann gehen wir in das Übernatürliche über. То есть мы становимся действительно супер-пупер. Das heißt, wir werden tatsächlich zu Supermans und Superwomans. Amen. Поэтому Amen. Надо сперва въехать головой. Deswegen muss man zuerst mit seinem Kopf das begreifen. А потом въехать духом. Und dann mit deinem Geist. Или сердцем, как хочешь. Oder mit dem Herz, wie du willst. Хочешь попробовать въехать сегодня со мной? Willst du heute versuchen, mit mir dort reinzukommen? Да, и тогда поехали, аллилуйя. Dann komm, lass uns mal starten. Но сначала я напомню то, что было в прошлый раз. Aber zuerst möchte ich euch erinnern, was wir letztes Mal hatten. Я понял за 30 лет служения, что нужно напоминать всегда. Ich habe in meinem 30-jährigen Dienst jetzt verstanden, dass man immer wieder mal die Leute erinnern muss. Все нужно повторять. Man muss immer alles wiederholen. Апостол Петр говорит, напоминанием. Апостол Павлус hat gesagt, Петрус hat gesagt, man soll das durch die Erinnerung in Gedächtnis bringen. Это очень важно. Und aus irgendeinem Grund ist es wichtig. Я знаю почему. Aber ich weiß warum. Потому что только через напоминание мы что-то по-настоящему начинаем понимать. Denn nur durch die Wiederholung oder durch die Erinnerung fangen wir erst an, etwas richtig zu verstehen. Итак, мы говорили о том, что время будет требовать от нас качества. Also wir haben davon geredet, dass die Zeit von uns die Qualität fordern wird. Время будет требовать от тебя как от христианина. Die Zeit wird von dir als Christen fordern. Три вещи. Drei Dinge. Чтобы ты въехал в небесную сферу, в небесную реальность. Damit du in die himmlische Realität hineinkommst. Чтобы мы поняли, во-первых, что это такое. Dass wir in erster Linie überhaupt verstehen, was das ist. Второе, нам нужно, если можно так сказать, крещение в Слово Божие. Das Zweite, man kann so sagen, brauchen wir die Taufe in das Wort Gottes. Also bedeutet tiefe Wurzeln in der Bibel. Поверхностные вещи из Библии мы уже знаем. Denn die oberflächlichen Dinge aus der Bibel kennen wir ja bereits. Мы часто слышали разные проповеди везде и всюду потихоньку. Wir haben öfters mal bestimmte Predigten gehört, mal dort, mal da. И как будто бы у нас общая картина есть, и мы все понимаем. Und es scheint so, als ob wir ein Riesenbild so gebildet haben und verstehen irgendwie alles. Und das ist ein gefährliches Irrtum. Wenn wir denken, dass wir etwas wissen, dann heißt das, wir wissen eigentlich gar nichts. Das sagt sogar die Bibel uns. Denn, und auch mit diesem Bewusstsein, dass ich nichts weiß, nichts verstehe, gehe ich zum Herrn. Покажи мне хоть что-то, Господь, по-настоящему. Und sage, Herr, zeige mir wenigstens etwas, wie das tatsächlich so ist. Okay, вторая вещь, корни в слове. Also die zweite Sache sind die Wurzeln im Wort. И третье, нам нужны будут глубокие связи в теле Христовом. Und das dritte, wir werden tiefe Verbindungen im Leib Christi haben müssen. Друзья мои, если вы еще воскресные христиане, meine Freunde, wenn ihr jetzt immer noch Sonntagschristen seid, то этого недостаточно. Das ist nicht genügend. Поверь мне, что воскресного служения не будет даст. Glaube mir, nur Sonntagsgottesdienst wird es nicht genügen. Уже недостаточно. Es ist bereits jetzt schon nicht mehr genug. И помнишь, что эти глупые девы сказали, они считали, что у них все достаточно. Und erinnere dich an diese fünf törichte Jungfrauen, die gesagt haben, die haben noch genug. Они говорят, у нас достаточно масла. Sie sagen, wir haben genug noch Vorrat an Öl. Но потом оказалось, что недостаточно. Und dann stellte sich heraus, es war doch nicht genug. Okay, наша задача войти в небесную реальность. Unsere Aufgabe ist, in die himmlische Realität hineinzukommen. Именно сейчас. Genau jetzt. Хорошее время. Zu dieser guten Zeit noch. Очень хорошее время. Es ist noch zu einer guten, sehr guten Zeit. Всем тепло, у всех все есть. Alle haben alles, es ist warm. Полные. Unsere Kühlschränke sind voll. Мы собираемся в церкви. Wir machen uns in die Gemeinde auf. Никто нас не оскорбляет. Keine beleidigt uns. Нет законов, которые нам запрещают. Es gibt keine Gesetze, die uns etwas verbieten. Никакие люди не хотят убить тебя. Menschen wollen dich nicht töten. Даже в тебя в соцсетях никто не оскорбляет, если ты христианин. Sogar wenn du in den Social Media bist, dann beleidigt dich keiner. Ситуация может резко измениться. Aber die Situation kann sich plötzlich scharf umdrehen. Я не шучу. Und ich mache da keinen Spaß. Amen. Amen. Что мы живем в стране, которая называется христианской. Denn wir leben in einem Land, das christlich heißt. И слава Богу, что здесь есть люди, которые любят Бога. Und Gott sei Dank gibt es hier Menschen, die Gott lieben. И все-таки при всем этом помни о том, что везде и всегда Христиане, любящие Господа, будут гонимы. Aber doch vergesse nicht, dass er auf der ganzen Welt oder zu jeder Zeit wird Christen geben, die verfolgt werden. И мир остается миром. Und die Welt bleibt immer noch die Welt. А Иисус говорит, мир будет ненавидеть вас. Und Jesus sagt uns, dass die Welt euch hassen wird. Мир тебя всегда будет ненавидеть. Die Welt wird dich immer hassen. И этот мир вокруг тебя. Und diese Welt befindet sich um dich. Amen. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Это хорошо, что есть противостояние. Und es ist gut, dass es Widerstand gibt. Если бы его не было, мы бы не были бы настоящими. Denn wenn dieser Widerstand nicht geben würde, würden wir nicht echt sein. Okay. Okay? Ну, кстати, на эту тему я хочу говорить через воскресенье. Übrigens, auf dieses Thema möchte ich dann übernächsten Sonntag sprechen. Потому что у нас есть кое-что, что нужно говорить молодежи, подросткам. Denn wir haben etwas, was wir unseren Jugendlichen und unseren Teenies zu sagen haben. Готовиться, всем нам готовиться к определенным вещам. Und wir müssen alle uns auf bestimmte Dinge vorbereiten. Вспомним еще раз четыре кратких откровения. Lass uns noch uns an die vier Offenbarungen, kurze Offenbarungen erinnern. Все земное временно. Also alles Irdische ist zeitlich. Это первое. Второе. Endlich. Нельзя жить временным. Und das Zweite, man darf nicht mit dem Zeitlichen leben, im Zeitlichen. Третье. Есть хижины, это наши тела, а есть дом вечный. Das Dritte, es gibt Zelte, in denen wir leben und es gibt ein ewiges Haus. Четвертое. Есть царство мира. Das Vierte, es gibt das Reich der Welt. Есть царство Господа. Und es gibt Reich Gottes. И мы рассмотрели в прошлое, позапрошлое служение, или когда это было. Und wir haben vorletzten Sonntag uns damit auseinandergesetzt. Как одна трагедия превратилась в комедию. Wie eine Tragödie sich zu einer Komödie umgewandelt hat. Речь шла о Петре. Петр, который не мог... Die Rede lief über den Petrus, которого хотели убить, помнишь, да? Der getötet werden sollte, das du kannst dich bestimmt erinnern. И он спит перед этим. Und er schläft davor. Беспробудным сном. Ein richtig tiefen Schlaf. Не потому, что он верил в освобождение. Nicht, weil er an die Befreiung gedacht hat oder geglaubt hat. А потому, что он вошел в небесную реальность. Sondern weil er in die himmlische Realität reingegangen ist. И все началось с того момента, когда он почувствовал, что волны его держат. Und es fing alles mit diesem Moment an, wo er gespürt hat, dass die Wellen ihn halten können. И он был в небесной реальности, поэтому он спал очень крепко. Und er war in dieser himmlischen Realität, deswegen hat er so tief geschlafen können. И он настолько был в этой небесной сфере, und er war so weit in dieser himmlischen Sphäre gewesen, что его тень, dass sogar sein Schatten, когда он проходил, als er vorbeigegangen ist, на улице, auf der Straße, исцеляла людей. Heilte Menschen. Hallo. Ему не нужно было возлагать руки. Er musste nicht einmal die Hände auflegen. Он просто прошел. Er lief einfach nur vorbei. И люди поняли этот эффект, и они выкладывали больных своих, написано. Und die Menschen haben diesen Effekt bemerkt und dann haben sie sogar die Menschen hingelegt, so steht es geschrieben. Выкладывали там, где Петр ходил, чтобы тень прошла мимо них. Die haben die Menschen dorthin gelegt, wo der Petrus ging, damit die Menschen geheilt werden. Интересная такая тень, правда? Also sehr interessanter Schatten, nicht wahr? Многие дали бы за то, чтобы их тень что-то бы исцелила. Viele würden dafür alles geben, damit ihr Schatten etwas heilen kann. Даже если это насморк у их кошки, если sogar у них есть насморк. Ein Schnupfen bei ihrer Katze ist. Я думаю, что мы очень бы не против, чтобы наша тень исцеляла людей, да? Ich glaube, wir würden nichts dagegen haben, wenn unser Schatten die Menschen heilen würde, oder? И вот за тенью Петра люди следили, чтобы попасть в его тень. Und die Menschen haben den Schatten von Petrus beobachtet, damit sie da reinschaffen können. Если ты будешь давать где-то тень, also wenn du irgendwo einen Schatten hast vor dir, то тебе скажут, чувак, подвинься, а то ты мне солнце загораешь. Dann würde jemand zu dir sagen hinter dir und sagt, du geh mal weg, dein Schatten verdeckt mir die Sonne. Но, знаешь, что удивительно? Aber weißt du, was verwunderlich ist? Что Петра, вот эта тень его собственная, исцеляющая людей, не интересовала вообще. Dass dieser Schatten, dass sein Schatten, dass die Menschen geheilt hat, ihn überhaupt nicht interessiert hat. Нигде в посланиях Петр не пишет, ребята, моя тень исцеляет, приходите на мои собрания. Nirgendwo steht in der Schrift, hey Jungs und Mädels, kommt einmal her, mein Schatten Heilt euch, kommt einmal zum Gottesdienst. Это непременно сделали бы сегодня все евангелисты. Das würden heute alle Evangelisten auf jeden Fall tun. Если бы твоя тень исцеляла, ты бы сделал бы, наверное, тоже это. Also wenn dein Schatten heilen könnte, dann würdest du das bestimmt auch machen. Ты бы сразу открыл себе церковь и стал бы сам себе пророком, апостолом. Dann würdest du gleich eine Gemeinde aufmachen, würdest gleich Архангелом ein Prophet und zu einem Erzengel Michael werden. Поэтому именно твоя тень не исцеляет никого. Genau aus diesem Grund heilt weder dein Schatten noch meins jemanden. Господь не допускает этого. Der Herr lässt das nicht zu. Потому что это нас бы очень сильно интересовало. Denn es würde uns ziemlich interessieren. Апостолу Петру было ровно пополам. Aber Apostel Petrus hat sich überhaupt nicht darum geschert. Его не интересовало, что происходит сзади него. Das hat ihn absolut nicht interessiert, was so hinter ihm passiert. И именно поэтому его тень исцеляла людей. Und genau aus diesem Grund heilte sein Schatten die Menschen. Вот что значит жить в небесной реальности. Genau das ist das, was bedeutet, in der himmlischen Realität zu leben. Есть цель, двигаешься к ней, а то, что сзади тебя не интересует. Wenn du ein Ziel hast und du bewegst dich deinem Ziel entgegen, aber das, was hinter dir ist, interessiert тебя dich überhaupt nicht. Тебя интересует ровно ноль, как ты впечатляешь каких-то людей. Dich interessiert absolut gar nicht, wie du Menschen beeindruckst. Какие у тебя фото в Инстаграме, и что Fotos там ты еще hast oder irgendwo noch anders. И сколько у тебя фолловеров, и wie viel Fans und Follower du hast. Это не небесная реальность. Das ist keine himmlische Realität. Это не не небесная, а земная. Das ist nicht himmlische, sondern irdische Realität. Давай мы забудем про свою тень и все, что мы отражаем на эту землю. Lass uns unseren Schatten und das alles, wo der Schatten etwas wirft, vergessen. Если ты хочешь входить в небесную реальность. Wenn du in die himmlische Realität reinkommen möchtest. Halleluja. Halleluja. И вот поэтому Петр мог так легко спать перед казнью. Und genau aus diesem Grund konnte Petrus so leicht einschlafen. Это его Hinrichtung. Это его тоже особо не интересовало. Denn das hat ihn auch nicht besonders interessiert. Он знал, что его ждет на небесах. Er wusste ganz genau, was ihm im Himmel erwartet. Он был готов умереть каждый день. Er war bereit, jeden Tag zu sterben. Помнишь, да? Только тот человек по-настоящему свободен, кто каждый день готов умереть. Du kannst dich bestimmt erinnern, nur dieser Mensch ist echt frei, wenn er jeden Tag bereit ist zu sterben. Amen. Amen. И поэтому ангелу пришлось ему даже пендель дать, чтобы он проснулся. Deswegen musste der Engel sogar ihm einen Tritt geben, damit er aufsteht. Halleluja. Halleluja. Мы увидели, что церковь, она не молилась за освобождение Петра. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde nicht für seine Befreiung gebetet hat. Okay, помнишь? Okay. Да? Kannst du dich bestimmt erinnern? И нам казалось бы, это самая логичная молитва. Uns würde so vorkommen, also erscheinen, dass es ein logisches Gebet wäre. Если пастор в тюрьме, wenn Pastor im Gefängnis sich befindet, надо молиться за его освобождение, dann да? muss man für seine Befreiung beten, oder? Нет, церковь не молилась за это. Nein, die Gemeinde hat nicht dafür gebetet. Это испорченное богословие, которое нам такие мысли сразу дает. Das ist verkehrte Gotteswort, also Gottespredigt von einem Menschen. Да. Это влияние американского богословия, которое пришло в нашу жизнь. Das ist der Einfluss von dem amerikanischen Predigten, was in unser Leben hereingekommen ist. В центре которого сидит человек. Im Zentrum dessen der Mensch sitzt. И это богословие можно назвать так: Бог, дай мне и поскорее. Und man kann das so nennen: Gott, gib mir und das aber schnell. Бог, давай мне и сейчас. Gott, gib mir aber jetzt. В центре этого богословия не Бог, а человек. Im Zentrum von dieser Wortverkündigung ist nicht Gott, sondern der Mensch selbst. Когда Бог обслуживает мои интересы. Wo Gott meine Interessen bedient sozusagen. И первая церковь, она имела в центре Бога. Und die erste Gemeinde hatte im Zentrum Gott. Знаешь, что любая гонимая церковь, она вдруг начинает в центре всегда иметь Бога. Weißt du, jede verfolgte Gemeinde hat plötzlich im Zentrum Gott. Везде. Überall. Это я замечал у нас в Советском Союзе. Das habe ich bei uns im Sowjetunion bemerkt. Я вижу это в других странах, где хоть чуть-чуть начинается давление на Христа. Und ich sehe das in anderen Ländern, sobald etwas Druck aufkommt. Вжух. Христиане сразу в центр ставят Бога. Dann stellen die Christen sofort Gott in ihre Mitte. Я убежден, что Бог это знает. Und ich bin überzeugt, dass Gott es weiß. Я убежден, что Бог будет очищать нас от неправильного богословия. Und ich bin mir sicher und überzeugt, dass Gott uns von dieser falschen Wortverkündigung reinigen möchte und wird. Жить в небесной реальности. Damit wir beginnen in der himmlischen Realität zu leben. Halleluja. Halleluja. Давай воздадим еще Богу славу. Lass uns Gott noch eine große Ehre geben. Jesus, Halleluja. Okay. Итак, Колоссянам 3 глава. Also kommen wir zurück zu Kolosser 3. Начнём проповедовать. Fangen wir an zu predigen. Первый стих. Der erste Vers. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Also, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Droben по-немецки, горы. Also oben, auf Deutsch heißt das droben, also горы, über das Bergige oder über das Höhere. Символ гор, или горы, это символ небес. Also Symbol von Bergen ist das Symbol für Himmel. Апостол Павел говорит, ищите небесного. Denn Apostel Paulus sagt uns, ihr sollt nach dem Himmlischen suchen. Дальше, о горнем помышляйте. Also weiter, ihr sollt über das Droben nachdenken. А не о земном. Und nicht über das Irdische. Апостол Павел сразу переводит нас в практическую плоскость. Апостол Paulus führt uns gleich in die praktische Realität. Он не остается на небесах. Er bleibt nicht im Himmel. Говорит, переходите на это мышление. Sondern schaltet euch auf diese Gedanken um. Он дает нам сразу инструмент в руки. Er gibt uns gleich ein Werkzeug in die Hand. Как? Wie man das machen kann. Вот мы читаем здесь, если воскрес со Христом, ищите горнего. Ты говоришь, как? Er sagt, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, sucht nach dem Himmlischen und du fragst dich gleich, wie. И Павел говорит тебе, как? Und der Paulus sagt dir gleich, wie. Говорит, мышление. Er sagt, durch deine Gedanken. Правильные мысли. Über die richtigen Gedanken. Мышление – это самая великая сила в универсуме, во Вселенной после Бога. Denn dein Gedankenleben ist das mächtigste überhaupt in diesem Universum. И это дано тебе. Und das ist dir gegeben worden. Павел, он был великий Божий человек. Und Paulus war ein großer Mann Gottes. Который понимал и физический, и духовный мир. Der die physische und auch geistliche Welt verstand. И кажется, что этот текст абсолютно такой ненаучный текст. Und es scheint so, dass dieser Vers irgendwie nicht wissenschaftlich genug ist. Какой-то религиозный такой. Irgendwie religiös. Но знаешь, он прекрасно ложится в квантовую физику. Aber weißt du, das passt sich sehr gut in die Quantenphysik ein. Обожаю вообще физику. Und ich liebe Physik. Ich mag Настоящая Physik. Наука вообще всегда ложится в Библию. Also die echte Wissenschaft, sie gliedert sich immer in das Geistliche. Да, и она всегда склонится перед Библией. Und sie wird immer vor der Bibel sich neigen. Как те волхвы, которые пришли к Иисусу и поклонились. So wie damals diese Weisen, die zu Jesus kamen und sich vor ihm niedergekniet haben. Знаешь, Max Planck был такой немецкий физик. Weißt du, es gab einen Physiker, der Max Planck. Основатель как раз квантовой физики. Genau, er war der Gründer von der Quantenphysik. Он получил Нобелевскую премию в 1818 году. Er hat 1818 Нобелпремию bekommen. Да. Не, 1818. И он говорит, наука – это постоянные похороны. Und er sagt, Wissenschaft ist ständiges Begräbnis. Begräbnis, Beerdigung, да. Beerdigung. Она хоронит одну теорию за другой. Sie beerdigt eine Theorie nach der anderen. Библия еще ни один стих не похоронила. Und weißt du, Bibel hat noch keinen einzigen Vers beerdigt. Иисус говорит, небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. Jesus hat gesagt, der Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig bestehen. Наука похоронила уже кучу теорий. Und die Wissenschaft hat bereits eine Menge von Theorien beerdigt. Вообще материализм похоронен уже 80 лет назад. Und überhaupt, der Materialismus ist bereits vor 80 Jahren beerdigt worden. Если честная наука, она это знает. Wenn es eine ehrliche Wissenschaft ist, dann weiß sie es. А Библия еще ничего не хоронила. Und die Bibel hat bis jetzt noch nichts beerdigt. Это нескончаемая жизнь. Das ist ein endloses Leben. Okay, не буду сейчас рассказывать, но это очень круто. Ich werde das jetzt nicht weiter verfolgen, aber es ist ziemlich cool. Я напишу книгу про это. Ich werde vielleicht irgendwann mal ein Buch darüber Halleluja. Schreiben. Halleluja. Все, что Господь в Библии записал, такая мощная истина. Also alles, was der Herr in der Bibel niedergeschrieben hat, ist so mega riesig und Воскресение groß. Воскресение из мертвых – это абсолютная наука. Auferstehung aus den Toten ist eine richtige, absolute Wissenschaft. Это 100-процентная квантовая физика. Das ist 100-prozentige Quantenphysik. Восхищение церкви. Die Entrückung der Gemeinde. Это квантовая физика. Das ist Quantenphysik. Max Planck и все остальные Бор, они все это знали. Also Max Planck und andere Physiker, die haben das alles schon vorher Церковь gewusst. Церковь Христова как тело. Das Leib Christi ist по всему миру. auf der ganzen Erde. Это абсолютная квантовая физика. Das ist absolute Quantenphysik. Это все наука и наука и наука. Это не какая-то религиозная фишка из Библии. Das ist alles Wissenschaft auf der Wissenschaft. Es ist nicht irgendeine religiöse Wissenschaft. Halleluja. Halleluja. И даже вот то, что ты здесь читаешь, это абсолютная квантовая физика. Ибо вы умерли. Sogar das, was du hier liest, ist absolute Quantenphysik, denn er sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wow. Этот текст, друзья, это наш паспорт в духовный мир. Meine Freunde, dieser Text ist unser Reisepass in die geistliche Welt. Reisepass, есть у тебя? Hast du einen Reisepass? Okay. Okay. Вот, когда ты на контроле стоял где-нибудь, на паспортном контроле, wenn du irgendwo auf der Passkontrolle standest, ты нервничал или нет? Warst du nervös oder nicht? Нет. Nein, oder? Aus какой стати, да? Aus welchem Grund denn? Если паспорт все в порядке, все отлично. Wenn mit deinem Pass oder Reisepass alles in Ordnung ist. Это когда мы однажды стояли в Турции на контроле. Es gab einen Fall, wo wir mal in Türkei waren auf der Passkontrolle. Я забыл паспорт жены, вместо этого взял паспорт моей дочери. Ich habe die Pässe verwechselt von meiner Frau und meiner Tochter und meine Frau, für meine Frau habe ich den Pass von meiner Tochter mitgenommen. Мы счастливые уже возвращаемся из отпуска. Wir total glücklich, gern aus dem Urlaub zurück. Я в первый раз замечаю, что оказывается паспорт не жены, а паспорт дочери. Und dann merke ich plötzlich, dass es ein Pass von meiner Tochter ist und nicht von meiner Frau. Это было очень весело. Das war ziemlich lustig und spaßig. Она у меня, конечно, молодая, но не настолько молодая. Also ich habe mir echt Sorgen gemacht, denn meine Frau ist jung, aber doch nicht so jung wie meine Tochter. Не понять, что на фотографии не женщина, а девочка. Man kann ja verstehen, dass auf dem Foto nicht eine Frau ist, sondern ein Mädchen. Ага. И вот удивительно, как Господь делает, да? Und es ist echt erstaunlich, wie Gott sowas macht. Потому что мы проходили фактически 4 контроля. Denn wir haben, когда смотрели паспорт. Praktisch 4 Passkontrollen durchgegangen. И в Турции, и в Германии. Also in Türkei, wie auch in Deutschland. Пару лет назад было, да? Das war vor 5 Jahren ungefähr. Oder vielleicht noch mehr. Ага, и вот мы так помолились коротко, и мне было очень весело. Und wir haben kurz gebetet und ich habe wirklich Spaß dabei gehabt. Also sie hat keinen Spaß gehabt. Ага, и мы так смотрим, что Бог сделает. Und so schauen wir, was macht Gott so. Ага, и подходим, даем паспорт, нам надо паспорт. Und wir kommen zur Passkontrolle und sie gibt ihren Pass ab. И этого офицера, который сидит в будке, к нему подходит коллега и начинает ему что-то болтать. Und zu diesem Offizier kommt sein Kollege und fängt etwas an, mit ihm zu besprechen. Как раз в этот момент. Genau zu diesem Moment. Und der gleich kurz geschaut und gleich abgegeben. Okay, думаю, а как же в Германии будет? Und dann da denke ich mir, okay, aber wie wird es so in Deutschland sein? Немец это не турок. Denn ein Deutscher ist kein Türke. И на самом деле мы подходим. Und tatsächlich, wir kommen hin. Никаких коллег. Keine Kollegen. Думаю, ну попались. Und dann denken wir, jetzt sind wir dran. Он смотрит на паспорт. Er guckt auf den Pass. На фотографию. Auf das Foto. На Лену. Und dann schaut auf die Helene. На фотографию. Auf das Foto. На Лену. Auf die Helene. Я понял, что он понял. Und ich habe verstanden, dass er verstanden hat. Но он не смог открыть рот. Aber er konnte seinen Mund nicht aufmachen. Не знаю почему. Ich habe keine Ahnung, warum. Один ангел другому послал коллегу, а этому ангел рот закрыл просто. Ein Engel hat dem anderen den Kollegen geschickt und der andere Engel hat ihm den Mund zugemacht. Молча отдал паспорт, и мы прошли. Er hat schweigend den Pass zurückgegeben und wir gingen weiter. Как-то вот так. So okay. Irgendwie. Но когда у тебя паспорт твой родной и все хорошо, то что переживать, правда? Aber wenn du deinen eigenen Reisepass hast, der von dir stammt, dann brauchst du ja keine Sorgen zu machen, oder? У тебя и у меня, если мы приняли Иисуса, у нас есть паспорт. Aber du und ich, die Jesus angenommen haben, wir haben auch einen Pass. Иисус говорит: радуйтесь свои, он говорит ученикам: радуйтесь не то, что бед а что имена ваши записаны на небесах. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind und nicht, dass ihr Dämonen austreiben könnt. Это очень классно увидеть однажды. Das ist nützlich, das mal zu sehen oder zu begreifen. Есть паспорт. Dass du einen Pass hast. Твое имя там зафиксировано. Dass dein Name dort fixiert ist. Фиксировано где-то в небесном компьютере. Dort ist irgendwo im himmlischen Computer dein Name fixiert. И это главная причина нашей радости. Und das ist der wichtigste Grund von unserer Freude. Если тебе бесы повинуются, это просто мелочь, приятная also, мелочь. Wenn Dämonen dir die gehorchen, das ist eine Kleinigkeit, zwar eine angenehme Kleinigkeit, aber was tatsächlich wunderbar ist, dass Halleluja. Ich dort eingetragen und gespeichert bin im Computer Gottes. Und aus diesem Grund können wir sehen, dass nicht jeder dort hineingelassen wird. Und ich persönlich freue mich darüber, dass dort nicht jeder reingelassen wird. Знаешь, если ты слышал про то, что, ну, вот такая вот фишка есть, говорят, всех, и поэтому он всех возьмет к себе. Du hast bestimmt so eine Aussage schon mal gehört, Gott liebt alle, deswegen wird alle zu sich nehmen. Это полуправда. Das ist eine Halbwahrheit. Которая является полной ложью. Das eine totale, komplette Lüge ist. Всегда полуправда, это всегда полная ложь. Also eine halbe Wahrheit bedeutet eine komplette Lüge. Он любит всех, да. Er liebt alle, ja. Но он не возьмет всех. Aber er wird nicht alle zu sich nehmen. Нет. Nein. Это даже очень, слава Богу. Das ist auch sogar sehr, sehr gut und Gott sei Dank. Уже было бы ужасно, если бы он всех взял с земли туда на небеса. Denn es wäre ziemlich erschreckend, wenn er alle von der Erde zu sich nehmen würde. Такими, какие они есть. So wie sie so sind. Они сделали бы еще одну землю на небесах. Die würden noch eine Erde im Himmel schaffen. Я бы имел бы там на небесах еще одну такую же землю. Dann würde ich dort im Himmel genau dieselbe Erde haben. Со всеми ее делами, грехами. Mit all ihren Werken, mit all ihren Sünden. И этими всеми делами. Mit allen Dingen, was hier so getrieben werden. Не надо нам этого счастья. Nein, wir brauchen dieses Glück nicht. И Бог из любви к своим детям этого не допустит. Und Gott aus Liebe zu seinen Kindern wird das nicht zulassen. И поэтому небо это эксклюзив. Deswegen ist der Himmel was Exklusives. Для его детей. Für seine Kinder. А посторонним вход запрещен. Und den Unbefugten ist der Zutritt verboten. И поэтому есть паспортный контроль на небесах. Deswegen gibt es auch Passkontrolle im Himmel. Halleluja. Halleluja. У тебя есть паспорт в духовный мир? Hast du einen Pass in die geistliche Welt? Вот я надеюсь очень, что ты уже знаешь свой паспорт. Also ich hoffe sehr, dass du deinen Pass bereits hast oder kennst. Это ты можешь проверить так. Und das kannst du so prüfen. Если ты сегодня умрешь. Wenn du heute sterben wirst. Как у тебя настроение? Wie ist so deine Stimmung? Знаешь, когда ты будешь умирать, weißt du, wenn du sterben wirst, ты не будешь нервничать. Du wirst dir keine Sorgen machen, du wirst nicht nervös sein. Потому что у тебя паспорт в порядке. Weil dein Pass in Ordnung ist. Потому что смерть это паспортный контроль. Denn der Tod ist deine Passkontrolle. Я не один раз уже был в этом месте паспортного контроля. Also ich war schon mehrzählige Male an dieser Passkontrolle. И мог переживать эти вещи. Und hätte und konnte diese Dinge erleben. Один раз я уже даже успел посмотреть свой фильм в жизни. Konnte ich sogar meinen Film des Lebens mal so schauen oder sehen können. Уже фильм прошел. Dieser Film ging an mir vorbei. Знаешь, даже все, которые умирают, они фильм смотрят. Weißt du denn, alle, die sterben, bevor sie sterben, sie sehen diesen Film des Lebens vor sich. Знаю, все, но почти, многие очень. Also ich weiß nicht, ob alle, aber sehr viele. Господь им дает такую сразу, знаешь. Кино такое, короче. Der gibt ihnen so eine Übersicht ihres Lebens, also als Film, als Kino. Я уже практически туда перешел, уже там был. Und ich war fast praktisch dort. Ну, наверное, надо было еще меня вернуть, Господь. Aber doch war es so, dass der Herr mich doch noch hier gebraucht hat. Но это очень важное переживание. Для меня это было очень ценно. Aber es ist so ein richtiges Erlebnis für mich gewesen. Это было гораздо больше, чем один раз. Не хочу рассказывать. Das war wesentlich öfters, aber ich möchte nicht davon erzählen jetzt. И вот ты проверяешь себя, ты нервничаешь или нет. Und du kannst da dich prüfen, ob du nervös wirst. Чтобы не нервничать, nicht nervös zu werden, нужно zu sein, знать, что в твоем паспорте. Muss man wissen, was so in deinem Pass steht. И нужно знать, что там небесная реальность. Man muss wissen, dass dort eine himmlische Realität gibt. Но ты уже здесь должен ее знать. Aber здесь. Du musst bereits hier sie kennen. Точно так же, как ты Турцию свою знаешь. Genauso wie du deine Türkei kennst. Когда ты летишь в Турцию, ты знаешь, ты летишь в Турцию. Wenn du nach Türkei fliegst, dann weißt du, dass du nach Türkei fliegst. Merhaba. Merhaba. Да. Когда я первый раз прилетел на Кубу, als ich das erste Mal auf Kuba war, и мне выдали кубинскую визу, und ich habe kubanisches Visum bekommen, я первый раз ее видел вообще вот так. Ich habe überhaupt sie live von mir das erste Mal gesehen. Я ничего не понимал, что там написано. Ich habe erst einmal gar nichts verstanden, was dort drauf steht. Я также не знал, что там везде коррупция. Und ich wusste auch nicht, dass dort überall Korruption herrscht. И меня не пропускали. Man ließ mich nicht durch. Я нервничал. Und ich war ziemlich nervös. Я думал, что у меня в багажнике что-то запрещенное находится. Ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich was in meinem Kofferraum, was verboten war. Потому что меня не пропускали. Weil man ließ mich einfach nicht durch. Просто отправляли в конец очереди. Man hat mich einfach immer an Ende der Reihe wieder hingeschickt. Я думал, что там у меня такого суперсекретного? Und ich habe mir Gedanken gemacht, was habe ich dort super Geheimes? А тогда уже, в то время еще нельзя было провозить даже электрочайник. Und zur damaligen Zeit konnte man keine Elektrogeräte, sogar keinen Teekocher vorbei oder mitbringen oder transportieren. Also Kuba, wisst ihr, das ist so ein Land wie ein Lager. Also vor ein paar Jahren war das eine absolute Katastrophe noch. Ich habe damals Internet durch bestimmte Coupons im Hotel einlösen dürfen können. Damit ich für 10 Minuten im Internet bin, musste ich solche Coupons einlösen. Das war etwas. Вот я стою, они меня не пропускают. Und so stehe ich da, die lassen mich nicht durch. Я потом узнал, что офицеры просто хотели денежку. Danach habe ich erfahren, dass die Offiziere einfach nur Geld haben wollten. Ты просто в паспорт кладешь банкноту и все. Du legst einfach in deinen Pass einen Bankschein oder einen Schein. Тебе открываются ворота в рай сразу. Und dir werden sogleich die Türen in das Paradies geöffnet. На Куба Либре, Куба свободный остров называется. Kannst du auf Куба Либре, das ist eine freie Insel, so heißt sie, ist dann der Eintritt frei. А офицер видит, не видит там бумажки. Und der Offizier sieht nicht diesen Geldschein da drin und sagt, Вы подумайте еще чуть-чуть. Denk noch ein wenig nach. У вас есть еще шанс. Ihr habt noch eine Chance. Ты ждешь 2 часа. Du wartest 2 Stunden, 3 Stunden. Терминал уже пустой. Der Terminal ist bereits leer. Ты один нервный там ходишь. Du alleine läufst da hin und her und bist total nervös. Потом они догадываются, что ты новый человек первый раз. Dann kommen sie drauf, dass du ein neuer Mensch bist, dass du zum ersten Mal überhaupt da bist. Ничего не знаешь про этот фокус с бумажкой в паспорте. Du hast überhaupt keine Ahnung von diesem Fokus mit diesem Geldschein. И они друг другу говорят: "Да давай пропустим этого дурочка". Dann sagen sie zueinander: "Lass uns mal diesen dummen Deppen vorbeilassen". Такой недогадливый. Der überhaupt nicht drauf kommt, was los ist. Иди, давай, ладно. Also geh endlich. Когда они видели, что я такой, потом я уже понял, но ни разу не клал все равно. Danach habe ich das kapiert, aber ich habe trotzdem keinen Schein reingelegt in der Zukunft. Я уже был не гринго, а свой человек. Also ich war schon nicht irgendein Fremde, sondern ich war praktisch dort wie ein Einheimischer. Когда раз 8 там бываешь, ты уже заходишь так, как домой. Wenn du bereits 8-mal dort bist, dann gehst du wie nach Hause dahin. Так и здесь. Если ты не соображаешь, что написано в твоей визе, в твоем паспорте. Genauso verhält sich das auch hier, wenn du nicht begreifst, was so in deinem Visum, in deinem Pass steht. Тебя могут обдурить. Kann passieren, dass man dich belügen kann, dass man dich hintergehen kann. Если ты покажешь дьяволу вот это слово из Библии. Wenn du dem Teufel dieses Wort aus der Bibel zeigst. Он скажет, это не про тебя. Er sagt, es ist nicht über dich. Это не твоя виза. Das ist nicht dein Visum. Поэтому тебе нужно изучать визу в духовный мир. Deswegen musst du das Visum von der geistlichen Welt erforschen. И нам нужно знать, что стоит в твоей визе. Und wir müssen wissen, was in deinem Visum so steht. Тебе нужно знать, что это ты стоишь в визе, а не твой сосед. Amen. Du musst wissen, dass du in diesem Visum stehst und nicht dein Nachbar. Иначе тебя может дурить любой бес. Denn sonst kann jeder Dämon dich hintergehen. Тебе нельзя просто взять эту визу и сказать, пастор сказал, что это моя виза. Du kannst nicht einfach so dieses Visum nehmen und sagen, hey, Pastor hat gesagt, das ist mein Visum. Amen. Amen. Когда Павел куда-то приходил, бесы знали, это Павел. Wo Paulus irgendwo hinkam praktisch, haben die Dämonen gewusst, dass es Paulus ist. А мы уходим. Aber wir gehen. Amen. Павел пришел, мы уходим. Paulus kommt und wir gehen. Это называется авторитет. Das heißt Autorität. Это называется человек со своим паспортом. Das bedeutet, der Mensch hat seinen eigenen Pass. А были такие ушлые ребята, 7 сыновей одного первосвященника. Und es gab solche superklugen Jungs, das waren 7 Söhne von einem hohen Priester. Они услышали, что Павел изгоняет бесов именем какого-то Иисуса. Sie haben gehört, dass der Paulus im Namen von irgendeinem Jesus Dämonen austrieb. И они взяли паспорт Павла и пошли к бесам. Und sie nahmen den Pass von Paulus und gingen zu den Dämonen. Говорят, именем Павла, нет, как они сказали, именем Иисуса, которого Павел проповедует. Und dann sagen die im Namen Jesus, dessen Name der Paulus predigt. Бес все мгновенно понял. Und der Dämon hat natürlich sofort alles verstanden. Это ребята с чужим паспортом пришли. Das sind Jungs, die mit einem fremden Pass gekommen sind. И бес сильно обиделся. Und der Dämon hat sich ziemlich stark beleidigt gefühlt. Бесы на самом деле не такие тупые, как мы думаем. Denn Dämonen sind nicht so dumm, wie wir uns so denken. И он обиделся, что его за дурака принимают. Und er war einfach betrübt, dass man ihn für einen Dummkopf hält. И он говорит: Павел мне известен. Иисуса знаю, Павел мне известен. Er sagt: Jesus kenne ich, den Paul, von Paulus habe ich auch gehört. А вы кто? Wer seid ihr? А вы кто? Wer seid ihr? И нам нужно знать ответ. Und wir müssen die Antwort kennen. На вопрос: А вы кто? Auf diese Frage: Wer seid ihr? Если бес тебя спросит: А ты кто? Wenn der Dämon dich fragt: Wer bist du? И ты скажешь: А, я тот из церкви Альфа и Омега, там Генри проповедовал. Du, dann sagst du: Du, ich bin aus dieser Gemeinde Alpha und Omega, wo der Henry gepredigt hat. Я надеюсь, бес тебе ответит: Генри я знаю. Ich hoffe, der Dämon wird dir so erzählen: Den Henry kenne ich. А ты кто? Wer bist du denn? И так важно, чтобы ты знал. Und es ist so wichtig, dass du weißt. Schau her, wer ich bin. Das bin ich selbst. Okay. Okay. Это твоя и моя задача. Das ist deine und meine Aufgabe. Уметь достать свой паспорт из штанин. Fähig zu sein, seinen Pass aus der Hosentasche rauszuholen. Не тот красный советский. Nicht diesen russischen sowjetischen Pass, небесный, sondern himmlischen Pass. Еще пару минут, а? Herr, gib uns noch ein paar Minuten. Нам нужно чудо прямо сейчас. Wir brauchen jetzt sofort ein Wunder. Если ты веришь в чудеса, молись прямо сейчас. Wenn du an Wunder glaubst, dann bitte jetzt sofort gleich. И смотри, Библия говорит: сперва надо умирать. Schau her, die Bibel sagt uns, man soll zuerst sterben. Чтобы воскреснуть. Um auferweckt zu sein. Логично. Aufzustehen. Das ist ja logisch. Okay. Хочешь воскресения, сперва будь добр, умри. Willst du eine Auferstehung, Auferweckung, dann musst du, sei so lieb, dann musst du erst einmal sterben. Хочешь воскреснуть? Willst du auferweckt werden? Будь добр, сперва умри. Dann sei so lieb, musst, sterbe erst einmal. Устрой себе славные похороны. Und richte dir eine herrliche Beerdigung. Нам не нужно заботиться о воскресении. Wir sollen uns nicht über die Auferweckung sorgen. Это прерогатива Господа. Das ist die Aufgabe Gottes. Das ist eine... нужно заботиться о смерти. Du musst dich um den Tod sorgen. И о желательно веселой смерти. Und wünschenswert wäre, dass es eine freudige Beerdigung wird. Не напрягайся, пожалуйста. Verspanne dich bitte nicht. Речь идет о крещении. Die Rede geht über die Taufe. Водное крещение – это символ нашей смерти и воскресения. Die Wassertaufe ist das Symbol von unserem Tod und von unserer Auferstehung. И когда мы крестим здесь? Wenn wir hier taufen. Здесь мы отправляем очень веселые похороны такие. Also hier feiern wir ziemlich freudige und herrliche Beerdigung. Halleluja. Halleluja. Ты принял водное крещение? Hast du eine Wassertaufe angenommen? Если не принял крещение, пора принять. Wenn du noch nicht getauft bist, dann ist es an der Zeit. Иисус крестился и сказал: так надлежит. Jesus hat sich taufen lassen und gesagt, so soll es sein. Без крещения нельзя. Ohne Taufe funktioniert das nicht. На небесной таможне могут сказать: мы тебя не знаем. Am himmlischen Zoll kann passieren, dass man zu dir sagt, wir kennen dich nicht. У тебя нет паспорта. Du hast keinen Pass. Вали отсюда. Also hau ab hier. Представляешь? Stell dir vor. Будет обидно. Also, du wirst dich nicht gut fühlen dabei. Amen. Amen. Ибо вы умерли. Denn ihr seid gestorben. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Не говорю о том, что крещение тебе автоматически дает паспорт в небо. Ich rede nicht davon, dass die Taufe automatisch dir einen Pass in den Himmel verschafft. Но это символ. Aber das ist ein Symbol. Который даже Иисус прошел. Dass sogar Jesus durchgehen musste. Хотя был без греха. Obwohl er ohne Sünde war. Ему нечего было хоронить. Er musste nichts beerdigen. Всем нам есть чего хоронить. Aber wir alle haben alles, irgendetwas, was wir beerdigen sollen. И это нужно похоронить. Und das muss man beerdigen. И не просто нужно что-то похоронить, а себя самого старого Und похоронить. Man soll nicht irgendetwas beerdigen, sondern man soll sich denn als alten Mensch beerdigen. Halleluja. Halleluja. Я с этим текстом уже месяц где-то хожу. Also ich gehe bereits seit einem Monat schon mit diesem Text in meinem Kopf. Und es kommt mir so vor, dass etwas Neues immer kommt. Wenn du zuerst liest, dann denkst du, die Übersetzer der Bibel haben etwas verwechselt. Там, где глагол должен быть в прошедшем времени, стоит в будущем. Dort, wo der Verb in Vergangenheit stehen sollte, steht er in der Zukunft. Там, где он должен стоять в будущем, стоит в прошлом. Wo er in der Zukunft steht, wo er in der Zukunft stehen sollte, steht er in der Vergangenheit. Кажется. Es kommt so vor. Мы умерли. Wir sind gestorben. Как это умерли? Wie gestorben? Умрем. Wir werden doch sterben. Не умерли же. Wir sind doch noch nicht gestorben. Я живее всех живых. Also ich bin lebendiger als je zuvor. Но это и есть проблема. Aber genau das ist das Problem. Что я не понимаю, что я умер. Dass ich nicht begreife, dass ich gestorben bin. Проблема, что ты не понимаешь, что ты умер. Das Problem besteht darin, dass du nicht verstehst, dass du bereits gestorben bist. Это есть вообще супер новость для нас. Das ist im Großen und Ganzen eine super Neuigkeit für uns. Уже умерли. Wir sind bereits gestorben. То есть, во-первых, ты старый, можешь умереть. In erster Linie, du als alter Mensch kannst sterben. Это вообще супер новость. Das ist eine riesen Neuigkeit, eine super Neuigkeit. Этот старый человек может умереть. Halleluja. Dass dieser alte Mensch sterben kann. И супер новость не в том, что ты умер и исчез. Und die super Neuigkeit besteht nicht darin, dass du gestorben bist und verschwunden bist. Это не наша цель. Das ist nicht unser Ziel. Это цель в некоторых религиях раствориться в нирване и исчезнуть. Das ist das Ziel von manchen Religionen, wo man in Nirvana sich auflöst. Но наша цель умереть старого. Aber unser Ziel ist, für das Alte zu sterben. И воскреснуть новому. Und als neuer Mensch aufzuerstehen. И это супер новость. Und das ist eine super Neuigkeit. Ты старый. Du bist der Alte. Можешь умирать. Kannst sterben. И ты умрешь только во Христе. Und du kannst nur im Christus sterben. Только во Христе. Nur im Christus. Вся твоя негативная прошлая жизнь. All dein negatives vergangenes Leben. Все наши зависимости. Alle unsere Abhängigkeiten. Все наши старые балласты, эти мысли. Alle unser altes Ballast, unsere Gedanken. Оно не может умереть иначе, как только во Христе. Das kann nicht anders sterben, wie nur durch Christus und im Christus. Когда ты входишь во Христа. Wenn du in Christus hineingehst. Своим духом. Mit deinem Geist. Тогда старое, оно автоматически умирает. Dann stirbt dieses alte automatisch ab. Твоя старая версия умирает. Dann stirbt diese alte Version in dir ab. Но есть вторая версия тебя. Aber es gibt eine zweite Version von dir. Halleluja. Halleluja. Моя версия номер два. Meine Version Nummer zwei. Это есть небесная реальность. Das ist die himmlische Realität. Твоя небесная реальность – это ты номер два. Deine himmlische Realität ist, das bist du, die Nummer zwei. Помнишь, да, Римлянам Павел говорит, тварь ожидает откровения сынов Божьих. Du kannst dich bestimmt erinnern aus Römer, wo er sagt, die Schöpfung wartet откровения сынов Божьих. Auf die Offenbarung von den Kinder Gottes, von den Söhnen Gottes. Да, это мы с тобой. Das sind wir miteinander. И это откровение, оно должно произойти еще. Und diese Offenbarung muss noch geschehen, muss noch passieren. Не тогда, когда придет Христос. Nicht dann, wenn Christus kommt. А здесь и сейчас. Sondern hier und jetzt. Мы умерли во Христе, говорится здесь. Hier steht ja geschrieben, wir sind im Christus gestorben. Когда Он умер, Он вытащил всех нас. Als er selber starb, hat er uns alle da rausgeholt. Вытащил. Der hat uns da rausgeholt. А как это происходит в духовном мире? Und wie passiert das so in der geistlichen Welt? Кто соединяется с Ним подобием смерти Его? Der mit ihm sich verbindet durch den Tod. Тот выходит из старого статуса. Der geht aus diesem alten Status heraus. Римлянам 6:4. Römer 6:4. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Это не фантазия. Es ist keine Fantasie. Слушай, это не религиозная какая-то ерунда. Hör zu, das ist kein religiöses Irrsinn. Это не выдавать желаемое за действительное. Das ist nicht, wenn man das Gewünschte als Wirklichkeit dargestellt wird. А это действительный статус. Sondern das ist der tatsächliche Status. Статус, который юридически оформляется в крещении. Status, der rechtlich beantragt wird oder beantragt wird und bearbeitet wird durch die Taufe. Durch die Taufe. Его можно предъявить как документ. Man kann es vorzeigen als ein Dokument. И если ты ничего не понимаешь в этом процессе, und wenn du nichts von diesem Prozess verstehst, не поймешь в этом процессе ничего, oder du wirst nichts verstehen in diesem Prozess, тогда этот документ, он у тебя есть, но он тебе ничего не даст. Dann hast du zwar dieses Dokument, aber der nützt dir nichts. Слышишь? Verstehst du тебе нужно знать твой паспорт. Du musst deinen Pass kennen. Понимать, что здесь записано. Und man muss verstehen, was dort hineingeschrieben ist. Это реальный статус, еще раз. Das ist nochmal ein realer Status. Хотя ты не чувствуешь. Obwohl du es nicht fühlst. Ты думаешь, плоть жива еще. Моя плоть sagst, жива. Ja, mein Fleisch ist ja noch ziemlich lebendig. Мои грехи еще где-то живы. Irgendwo leben noch ein paar Sünden von mir. Лютер говорил. Der Martin Luther sagte. Он говорит, Das Biest kann schwimmen, по-немецки говорит. Auf Deutsch, das Biest kann schwimmen. Чудовище может плавать? Эта тварь, она все еще плавать умеет. Also dieses Biest kann immer noch schwimmen. Это он про тело, про плоть говорил. Also sprach so über sein Leib. Говорит, я похоронить ее хотел. Sein Fleisch. Sagt, ich möchte es begraben. В крещении похоронить хотел ее. Ich wollte es durch die Wassertaufe begraben. А эта тварь, она плавает. Aber dieses Biss kann immer noch schwimmen. Эй, ты тоже замечаешь, после крещения такой вылетел из воды такой суперский. Und du bemerkst es auch selber, wenn du nach der Wassertaufe so aus dem Wasser raus springst. И через пару дней или может уже через час ты чувствуешь, ай, тварь опять умеет плавать. Und dann fühlst du nach paar Tagen oder sogar vielleicht Stunden nach der Taufe und meinst, ja, dieses Biss kann immer noch schwimmen. Она выплыла, гадина. Dieses Dreckschwein ist immer noch an die Oberfläche gekommen. Amen. И это нормально. Und das ist normal. Еще раз, давай увидим это, потому что это важно. Есть два статуса. Lass uns noch mal das sehen. Also es gibt diese zwei Statusse. Два. Es gibt zwei Status. Есть фактор, есть де факто, а есть де юра. Es gibt de facto und es gibt de jura. Не про юру, а де юра. Also es ist nicht über jura, sondern über de jura. И оба статуса, они действительные. Und beide Status sind da. Это статус первый. Sind vorhanden. Статус первый, о котором мы сейчас вот до сих пор говорили, это статус де юра. Also der Status, über den wir gerade gesprochen haben, das ist der Status de jura. В него легко зайти. Es ist leichter hineinzugehen in diesen просто, Status. Просто представь картину. Мы приехали в Германию. Stell dir einfach dieses Bild. Wir sind nach Deutschland gekommen. И нам сразу дали права. Man hat uns gleich Rechte gegeben. Живи. Lebe. Работай. Arbeite. Получай пособие. Bekomme deine Sozialleistungen. Для тебя действуют все законы, как и для всех. Für dich gelten alle Gesetze, so wie für den Rest auch. И все права, как для всех. Und alle Rechte auch für den Rest. Мы по-немецки вообще два слова даже не знали. Wir konnten auf Deutsch nicht einmal zwei Worte. Тебе дали все права. Man hat dir aber trotzdem alle Rechte schon gegeben. Моя теща однажды приехала сюда, говорит. Meine Schwiegermutter kam mal hierher und sagte. Она немецкий учила в школе. Sie hat Deutsch in der Schule gelernt. И решила удивить соседа. Und wollte den Nachbarn mal so verwundern, erstaunen. Решила вспомнить познание немецкого языка, говорит. Und versuchte ihre Deutschkenntnisse so an die in Erinnerung zu holen. Все, что она вспомнила, говорит. Alles an was sie sich erinnern konnte. Gute Achtung. Hat sie gesagt, gute Achtung. Сосед был немножко в шоке. Он сразу был Achtung, он сразу. Also der Nachbar war total schockiert. Gute Achtung. Gute Achtung. Так, честь отдал, так, проходите. Und dann ging weg. Höflich. Представляешь, вот ты ничего не сделал, ни два слова по-немецки не выучил. Also stell dir vor, du hast absolut gar nichts gemacht, du hast nur plus zwei Worte auf Deutsch gelernt. Ничего. Du hast noch gar nichts verdient. Никакого налога. заплатил. Du hast keine Steuern bezahlt. По-немецки не в зуб ногой. Und auf Deutsch kannst du überhaupt nichts. Тебе говорят, добро пожаловать. Und man sagt zu dir, herzlich willkommen. Все хорошо. Alles ist gut. У тебя все права. Du hast alle Rechte. Это называется de jure. Und das heißt de jure. Это называется благо. Я не немец. Ich bin kein Deutscher. Я по-немецки только два слова знаю. Ich kann nur auf Deutsch zwei Worte. Да, де юра говорит, тебе все права дали. Ja, de jure sagt zu dir, du hast alle Rechte bekommen. А де факто говорит, ничего не знаю вообще. Und de facto sagt zu dir, ich weiß noch gar nichts. И вот Бог, он через эту картинку может показать тебе. Und Gott kann durch dieses Bildchen dir zeigen, как он своей благодатью перевел нас в статус де юра. Wie er durch seine Gnade uns in diesen Status de jure rübergebracht hat. Через его благодать, ты попадаешь сразу как гражданин неба. Durch seine Gnade kommst du gleich zu diesem Status als Bewohner des Himmels. Сразу. Als Bürger. Ты статус получаешь, гражданство получаешь. Du bekommst sofort eine Gражданство. Du bekommst gleich Bürgschaft. Он не говорит, ты сперва заработал. Er sagt nicht, du musst es zuerst dir verdienen. Ты какой, ишь, какой захотел, а? А was willst du hier? Сперва святым стань. Zuerst musst du heilig werden. Это не ужасный процесс, типа сиди в монастыре 40 лет. Weißt du, das ist nicht dieser schreckliche Prozess, wo man sagt zu dir, du sollst in einem Kloster 40 Jahre erst einmal sitzen. Ты сперва попастись, конечно, там. Zuerst musst du mal richtig fasten, mein Junge. Помолчи. Und ein bisschen mal schweigen. Бедности. Und gib noch das Gelübde des Armutsseins ab. Нет. Nein. Ты просто осознаешь себя во Христе. Nein, du erkennst dich in Jesus Christus. И в ту же секунду. In derselben Sekunde. Твоя старая версия умирает во Христе. Stirbt deine alte Version in Christus ab. А твоя новая версия возникает из ничего. Und deine neue Version kommt aus dem Nichts heraus. Вернее, из Иисуса. Oder richtig gesagt, aus Jesus heraus. Amen. Amen. После всей этой благодати. Und nach all dieser Gnade. Внимание. Achtung. После всей этой благодати. Nach all dieser Gnade. Не до. Nicht vorher. А после этой sondern благодати. Nachher, тебе дают задание. Bekommst du Aufgabe. Как в Германии говорят, учи язык. Wie man in Deutschland sagt, du sollst die Sprache lernen. И дают тебе бесплатный Sprachkurs. Man gibt dir einen kostenlosen Sprachkurs. И дают тебе церковь. Und man gibt dir eine Gemeinde. И дают тебе домашнюю группу. Man gibt dir eine Kleingruppe. И дают тебе Библию. Man gibt dir eine Bibel. И говорят, учись. Und man sagt dir, lerne. Смотри, какой Иисус, а? Schau hier, wie Jesus ist. Сперва он переводит нас в статус сразу, небесный статус. Zuerst bringt uns sofort in diesen himmlischen Status rüber. Если я осознаю это, вхожу в это. Wenn ich mir bewusst dessen bin und ich gehe da hinein. Я изучаю свои права. Ich erforsche oder ich lerne meine Rechte. Я изучаю небесный язык. Ich erlerne himmlische Sprache. Я начинаю понимать, что здесь написано. Ich begreife, was hier drin steht. Я начинаю двигаться в этих законах Бога. Ich fange an, in diesen Gesetzen Gottes mich zu bewegen. Вот тогда де факто сливается с де юра. Erst dann nicht gis, sondern verbinden sich de facto mit dem de jure. И ты тогда становишься действительно свободным, полноправным. Und dann wirst du tatsächlich zu einem freien und rechtmäßigen Христианином. Christen. Господь также после всей этой благодати, которую Он дал нам, хочет, чтобы мы интегрировались в небеса. Der Herr möchte nach all dieser Gnade und nach all dem, was für uns so getan hat, möchte, dass wir uns integrieren in diese himmlische Realität. То есть ты уже де юра на небесах. Du bist bereits де юра im Himmel. Так что приобретай навыки небесных вещей. Deswegen gewinne diese Fertigkeiten, diese himmlischen Fertigkeiten. Okay. Oder eigne diese himmlischen Fertigkeiten an. И дальше und? Может человек сказать. Und weiter kann der Mensch sagen. Как когда мы приехали в Германию, мы могли сказать. Als wir damals nach Deutschland kamen, konnten wir ja sagen. Спасибо. Dankeschön. Но ваш немецкий мне не нужен. Aber euer Deutsch brauche ich nicht. Пошел в баню. Geh du, wo der Pfeffer wächst. Wo der Pfeffer wächst, да. So sagt man das. Учим немецких здесь. Pfeffer. Wir lernen hier Deutsch. Перец, перец. Sprachkurs сегодня не будет. Also wir haben heute keinen Sprachkurs. Ты можешь сказать: "Да, ну её в баню эту святость." Dann kannst du sagen: "Ah, ist doch scheißegal mit dieser Heiligkeit." Это ты сказала. Entschuldigung, also Да ну её. Ist egal diese Heiligkeit. Да ну её церковь. Also diese Gemeinde, ich brauche sie nicht. Да ну эту Библию, у меня TikTok. Ist doch egal mit dieser Bibel. Ich habe doch ein Haus. TikTok. Ah, TikTok, Entschuldigung. TikTok. Ich habe doch TikTok. Да, ну это всё. Ich brauche das alles nicht. Знаешь, что может произойти? Weißt du, was dann passieren kann? В Германии тоже можно сказать: "Да ну его в баню." Ну, weißt du, also Deutschland kann auch sagen: "Hey, dann kannst du auch bleiben, wo du möchtest." И небеса могут сказать: "Да ну его в баню." Auch der das Himmel kann zu dir sagen: "Dann geh, wohin du willst, wo der Pfeffer wächst." Там, где Пфефер вächst, там, туда иди. Туда иди. Dann geh auch dorthin, wo du hergekommen bist. Лесом иди. Как важно вот в этом небесном статусе зафиксироваться, а? Es ist so wichtig, in diesem himmlischen Status fixiert zu werden. И поэтому, если мы дальше сейчас читали, просто времени нет. Deswegen, wenn wir weiter hier jetzt gelesen hätten, bloß wir haben jetzt keine Zeit mehr, der Paulus sagt, говорит, вы воскресли. Er sagt, ihr seid auferstanden. Да. Ja. Потом говорит: "Помышляйте." Er sagt, ihr sollt nachdenken. О горнем. Учите небесный язык. Über das himmlische, also lernt die Sprache. Потом говорит: "Отложите свои старые привычки." Dann sagt er, ihr sollt eure alten Abhängigkeiten und Quatsch, alte Gedanken ablegen. Это активное действие. Отложи, сам отложи. Also du sollst das selber weglegen, also aktives Wirken oder Mitwirken. И возьми новые привычки. Und du sollst die neuen Angewohnheiten annehmen. Это все равно, что он там говорит: раздень. Das ist gleichzusetzen, sozusagen, also zieh dich aus. Сними с себя старое. Zieh das alte aus. И одень новое. Und zieh das neue an. Это легко. Das ist leicht. Уже самую главную работу Бог уже сделал. Denn die allerwichtigste Arbeit hat Gott bereits getan. Что внутри-то ты новый. Denn in dir innen drin bist du ja schon neu. А переодеться уже не сложно. Und es ist dann nicht mehr so schwer, sich umzuziehen. Когда внутри-то ты хороший внутри. Wenn du doch innen drin so gut bist. Рожденный-то свыше. Du bist ja von oben neu geboren. Halleluja. Halleluja. А переодеться уже не сложно. Und es ist dann nicht so schwer, sich umzuziehen. Hey. Вот если было бы наоборот. Wenn es andersrum wäre. Когда внутри ты старый. Wenn du in dir innen drin noch alt bist. И тебе просто говорят: "Да, одень что-нибудь новое." Und man sagt dir: "Zieh etwas Neues an." Это делает религия. Das macht die Religion. Не родившись свыше. Ohne dass man von neuem geboren ist. Человек напяливает на себя что-то религиозное. Zieht der Mensch etwas Religiöses sich an. Снаружи Versace, внутри пёс смердячий. Also außenrum ist er Versace und innen drin nichts Gescheites. И вот так выглядят религиозные люди. Und so schauen religiöse Menschen aus. А тебя Иисус родил, меня родил. Aber dich und mich hat Jesus neu geboren. Дух Святой дал внутри. Der hat dir den Heiligen Geist in dir gegeben. И потом говорит: "Давай вот это выкинь." Und dann sagt er: "Komm, lass uns mal das rausschmeißen." Эту старую куртку уже пора выкинуть, слушай. Also diese alte Jacke ist schon an der Zeit wegzuschmeißen. Уже воняет, не могу уже. Aber die stinkt so sehr, ich kann schon nicht mehr. Фу, слушай, ну давай, выкидывай уже эту фигню. Der Herr sagt: "Komm, es stinkt schon, lass uns mal das wegschmeißen." И он говорит: "Не оставайся голым, не надо. У тебя есть что-то новое, возьми." Und er sagt: "Du musst nicht nackt bleiben, nimm dir etwas." Слышишь? Hörst du? И он там перечисляет, что надо снять с себя. Павел und перечисляет. Dort, zählt er auf, was man ausziehen sollte. Колоссянам 3 глава, почитайте дома. Also Kapitel 3, Kolosser, könnt ihr mal lesen, alles zu Hause. Там целый гардероб вонючий, такой гардероб вонючий. Da ist die ganze stinkige Garderobe, was du wegschmeißen solltest. Надо, говорит, это все выкинуть, уже пора. Er sagt, es ist an der Zeit, das wegzuschmeißen. Не клади куда-нибудь в кладовку, выкидывай. Und er legt das nicht irgendwo in deinen Abstellraum ab. И тебя ждет новый гардероб там. Und auf dich wartet eine neue Garderobe. Wow. Она пахнет так. Und es riecht richtig herrlich. Ой, такая радость там, любовь такая. Dort ist Freude, dort ist Liebe. Так вкусно там все. Und es schmeckt alles dort so gut. Когда оденешься, все захотят рядом с тобой сидеть. Und wenn du das anziehst, dann möchte jeder neben dir sitzen. Amen. Amen. То, что Господь тебе предлагает. Das, was der Herr dir anbietet. Этот выбор у нас есть у каждого. Diese Wahl hat jeder von uns. Переодеться. sich umzuziehen und in die himmlische Realität hineinzukommen. Und denk dran, dass der Herr sein Dresscode festlegt. Er ist eins durch diesen Ball durchgegangen oder durch dieses Fest mal durchgegangen, hat einen gesehen, der nicht konform angezogen war. Und sagte: Freund, wie bist denn du hierher gekommen? Wie kommst du hierher? Deine Kleidung entspricht nicht dem Himmlischen. Etwas ist schiefgelaufen. Er hätte die Chance gehabt, sich umzuziehen. Und er sagt: Freund, mein Freund, wie bist du hierher gekommen? Und du kannst dich bestimmt erinnern, was man mit ihm gemacht hat. Man hat ihn rausgeschmissen. Es gibt Passkontrolle. Es gibt himmlische Dresscode. Deswegen lass uns das respektieren. Liebe den Herrn und liebe ihn lernen, jedes Mal mehr und mehr. Genau das bedeutet, mit ihm gleich zu werden, mit ihm eins zu werden. Dann ziehe ich mich sehr leicht um. Leicht. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann ziehen deine Gedanken nach oben. Ты выходишь из системы этого мира. Du gehst aus dem System von dieser Welt raus. Система этого мира. Und das System von dieser Welt. Это тьма. Das ist die Finsternis. Петр говорит: Он искупил нас от жизни, преданной нам от отцов. Und Petrus hat gesagt, er hat uns erlöst von dem Leben, von die uns überliefert worden sind von unseren Urahnen. Не от грехов просто. Nicht nur einfach von den Sünden. Oh, Herr, der ist gestorben, um mich von meinen Sünden zu befreien. Damit ich keine Unzucht treibe, nicht mehr schimpfe, nicht mehr rauche und saufe. Nein. Es ist überhaupt nicht darüber die Rede. Das sind einfach nur kleine Details, die wir so benennen. Er hat uns erlöst von dem Leben. Von dem Leben. Sag mit mir Leben. Von dem alten Leben. Von dem alten Lebensstil. Von der alten Denkweise. Von welchem Leben? Переданной нам от отцов. Die uns von unseren Vätern überliefert worden ist. Тебе папа, мама это передали. Papa und Mama haben dir das übergeben. Ты просто вошел в стиль жизни. Du bist einfach in diesen Stil des Lebens hineingegangen. Ты не знал, как по-другому. Du wusstest nicht, wie es anders geht. Но пришел Иисус и говорит: слушай, не надо туда ходить. Aber es kommt Jesus und sagt: hey, hör zu, geh nicht mehr dorthin. Не ходи туда. Geh dort nicht mehr hin. Туда ходи. Sondern geh dorthin. Amen. Amen. На Крелля-Штрассе 4 ходи. Geh in die Крелля-Штрассе 4. Amen. Amen. Он дал нам это. Er hat es uns gegeben. Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы, er hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Чтобы избавить нас. Um uns zu erlösen. От чего? Vor was? Не от этого, этого, этого, этого. Nicht von dem, von dem und von dem. И тогда я красавчик. Und dann bin ich echt ein cooler Typ. Нет. Nein. Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Um uns zu erlösen von dem echten, hinterlistigen und lügenhaften Zeit, lügenhafte Zeit oder Jahrhundert. Галатам 1:4 можем включить это последнее место. Wir können das Galater 1:4 mal einschalten. Здесь это важно просто увидеть. Das ist ganz wichtig hier das zu sehen. Иисус умер. Jesus ist gestorben. Не для того, чтобы ты перестал грешить, блудить, материться. Nicht dafür, dass du aufhörst zu sündigen, Unzucht zu treiben oder zu fluchen oder zu rauchen. Nein, nein. Иисус умер, чтобы мы умерли. Jesus ist gestorben, damit wir sterben können. Чтобы мы умерли. Damit wir sterben können. Чтобы мы старые умерли. Damit unser altes Ich stirbt. Умерли для этой системы. Damit wir für dieses System sterben. Чтобы избавить нас um uns zu erlösen от настоящего von dem gegenwärtigen века. Bösen Weltlauf. Он лукавый, Библия говорит. Die Bibel sagt davon, es ist böse. Греческое слово здесь написано aion. Griechisches Wort lautet dafür aion. Aion означает система взглядов. Das bedeutet Weltanschauung oder System der Система практик и стандартов в светском обществе. Das ist System der Praxis und der Standards in der Gesellschaft. Вот для системы взглядов я умираю. Also für das System der Meinungen oder Denkweisen bin ich gestorben. Для стандартов этого мира я умираю. Für die Standards dieser Welt sterbe ich. Для практики этого мира определенно я умираю. Für eine bestimmte Praktik oder Praxis dieser Welt bin ich gestorben oder ich sterbe ich. И Павел говорит, вы Твои родители, они передали тебе эту суетную жизнь. Deine Eltern haben dir dieses hektische Leben übergeben. И нам нужен сознательный отказ от этого. Und wir müssen eine bewusste Abtrennung oder Ablehnung von diesen Dingen in uns hervorrufen. Это суетное мышление. Diese hektische Denkweise. Это смерть в мозгах. Das ist der Tod für unser Verstand. Lebo do sura andare a gare farra pete. Павел говорит о том, что нужно отказаться сознательно. Paulus spricht davon, dass man bewusst sich davon lossagen sollte. От наследия и поведения родителей. Von dem Erbe und von dem Verhalten der Eltern. Потому что иначе ты будешь продолжать идти их путем. Denn ansonsten wirst du weiterhin, also wirst du dann ihren Weg folgen. А это путь смерти. Und das ist der Weg des Todes. Ты будешь находиться в зоне смерти. Du wirst in der Todeszone sich befinden. Не воскреснешь практически со Христом. Du wirst dann nicht praktisch mit Jesus auferweckt werden. Не нужно обвинять родителей в чем-то. Man soll die Eltern nicht an irgendwas beschuldigen. Они не знали просто по-другому. Sie wussten es einfach anders nicht. Но ты знаешь. Aber du weißt es jetzt. И важен этот шаг. Und es ist wichtig, diesen Schritt zu tun. Осознанно. Diesen bewussten Schritt zu tun. Повернуться к своим родителям. Zu seinen Eltern sich umzudrehen. В духе, конечно. Im Geist natürlich. К своей маме. Zu seiner Mutter. К своему папе. Zu seinem Vater. Увидеть суетную жизнь. Dieses hektische Leben zu sehen. Осознать эту суетную жизнь. Dieses hektische Leben zu bewusst zu sehen. И потом практически сказать. Und dann praktisch zu sagen. Себе. Zu sich selber. Что я так жить не хочу. Ich will nicht so leben. Как эта суетная жизнь моих родителей. Wie das hektische Leben von meinen Eltern. Okay. Okay. Павел говорит, эта суетная жизнь, переданная нам от отцов. Der Paulus sagt, dieses hektische Leben, was uns von unseren Eltern übergeben worden ist. Hektisch, это даже неправильное слово, знаешь. Hektisch ist sogar nicht so ganz richtig ausgedrückt. Речь не идет о том, что у нас хектика. Die Rede ist nicht davon, dass es ein hektisches Leben ist. Бессмысленное. Sondern ein sinnloses Leben. Бессмысленное. Ein sinnloses Leben. Пустая. Ein leeres Leben. Я надеюсь, что твои папа, мама, они уже христиане. Если нет, ich hoffe, deine Eltern sind bereits Christen. Wenn nicht, dann bete für sie. Но бывает, что и христианские родители показывают тебе пустую, суетную жизнь. Aber es kommt auch so vor, dass auch christliche Leben, die dieses leere Leben zeigen. Они тоже еще не вошли еще в эту жизнь. Die sind auch noch nicht in dieses Leben hineingekommen. Поэтому никогда не обвиняй никого. Deswegen beschuldige niemals irgendjemand. Но ты знай в себе. Aber du sei dir gewiss. Я хочу свободную жизнь. Ich will ein freies Leben haben. От пустоты, бессмысленности. Von der Leere, von der Sinnlosigkeit. Этой суетной жизни. Von diesem folgend aus diesem hektischen Leben. И это у тебя уже внутри. Und das hast du bereits in dir. Ты внутри себя умер. In dir drin bist du bereits gestorben. По Божьему статусу. Nach dem Gott seinem Status. Войди в этот статус теперь. Geh in diesen Status hinein. Halleluja. Halleluja. Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen gemeinsam. Подними свои руки Господу. Strecke deine Hände zum Herrn. Элагара Мендоса Арфарта. Прославление, проходите вперед. Лупрайс-группа, bitte kommt nach vorne. Бога Рагиса Терия Фараманджара Кертория. Святой Дух. Heiliger Geist. Пусть твоя мудрость войдет в сердца. Deine Weisheit soll in die Herzen eindringen. Помолись сейчас чуть-чуть на языках. Bitte jetzt ein wenig in den Zungensprachen. Просто постой тихо, если не можешь. Oder stehe still, wenn du es nicht kannst. Когда росер и вердур и афарта. Эллей мамо сонтур и хандария. Милый Господь. Unser lieblicher Herr. Gerondur и секретарь. Ureba baba sukara harda la fletare andria. Иисус, открой, пожалуйста, эту истину. Offenbare diese Wahrheit. Это мудрость свыше. Diese Weisheit von oben. Дай Боже увидеть это. Lass uns das mal sehen, Herr. Внутри себя. In uns sehen, das erkennen. Не теорию, а практику. Nicht Theorie, sondern Praxis. Господь, я молюсь за детей и за подростков. Herr, ich bete für die Kinder und für die Teenager. Молодежь. Für die Jugendlichen. Дух Святой. Heiliger Geist. Дай им, Боже, увидеть суетность и лукавство этого века. Lass sie diese Bosheit und diese Hektik in ihrem Leben sehen von diesem in diesem Jahrhundert oder zu dieser Zeit. Этот лживый, лукавый мир. Diese lügenhafte und diese böse Welt zu sehen. Herr, erlaube ihnen das zu sehen. Lass sie das sehen. Папа, Господь, помоги нам, родителям. Herr, helfe uns als Eltern. Осознать этот лукавый век, в котором мы живем. Zu erkennen diese böse Zeit, in der wir leben. Суетность наших родителей. Hektik von uns oder Sinnlosigkeit von unseren Eltern. Преданная нам от предков еще. Die uns noch von den Verwandten weitergegeben worden ist. Боже, ты посадил нас на небесах. Gott, du hast uns in den Himmel gesetzt. И мы прекращаем этот родословный дух суеты. Und wir unterbrechen, wir trennen oder wir brechen diesen diesen sinnlosen Stil. Ab. Я родился свыше. Ich bin geboren von oben. Я посажен во Христе на небесах. Ich bin hingesetzt in den Himmel neben Jesus Christus. Я имею гражданство небес. Ich habe Bürgschaft, eine himmlische Bürgschaft. У меня есть мой паспорт в небеса. Ich habe meinen Pass im Himmel. Спасибо за права, которые ты дал мне, Господь. Danke dir, Herr, für die Rechte, was du mir gegeben hast. Благодарю тебя за эту новую власть и свободу. Ich danke dir für die neue Vollmacht. Halleluja, durch dein Wort, durch dich, Боже. Jesus. Halleluja. Я отказываюсь от своей старой одежды. Ich gebe oder ich lehne meine alte Kleidung ab. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Молись сейчас еще чуть-чуть. Дух Святой jetzt здесь. Noch, der Heilige Geist ist hier. Позволь нам, Боже мой, одеться в новое. Herr, erlaube uns in das Neue, uns anzuziehen. Увидеть твой гардероб в нашей жизни. Deine Garderobe in unserem Leben zu sehen. О, Боже, увидеть твои мысли, Господь. О, Herr, deine Gedanken zu sehen. Здесь, в Слове Твоем, Боже. Hier in deinem Wort. Пусть оно заходит в наш дух. Es soll in unser Geist hineinkommen. Чтобы мы питались этим, жили этим. Damit wir es essen, damit wir dadurch leben. О, Господь, больше было Тебя в нашем разуме. Dass mehr von dir in unser Verstand kommt. Во имя Иисуса. Im Namen Jesus. Дух Святой здесь сейчас делает свое дело. Der Heilige Geist ist hier und verrichtet sein Werk jetzt. Да, оставайся еще с закрытыми глазами парочку секунд. Bleib noch paar Minuten mit geschlossenen Augen. Можешь просто помолиться со мной, Господь. Du kannst mit mir einfach beten, Herr. Господь, по богатству славы Твоей. Herr, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Даруй мне. Schenke du mir. Осознать. Bewusst zu werden. Что я во Христе. Dass ich im Christus bin. И что это значит для Und was es zu bedeuten hat. Чтобы верою был вселен Христос. Dass durch den Glauben Christus in mir lebt. В мое сердце. In meinem Herzen. Чтобы я утвердился в этом. Damit ich befestigt werde in ihm. Суета, уходи. Dass diese Sinnlosigkeit скажи, verschwindet. Скажи сейчас сам прям, скажи, суета. Sag mit mir, Sinnlosigkeit. Уходи. Hau ab. Уходи. Geh weg. Я не хочу жить, как мои родители. Ich will nicht so leben wie meine Eltern. Я не хочу жить, как этот мир. Ich will nicht so leben wie diese Welt. Благодарю тебя. Ich danke dir. За права нового. Für die Rechte. Новой страны. Von einem neuen Land. Моей страны. Von meinem Land. Небеса. Vom Himmel. Небеса. Im Himmel. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Скажи сам себе громко. Аминь. Sag sich selbst laut. Amen. Воздай Богу большую славу. Gib Gott eine große Ehre.